Zwilling Merkur ist der geborene Spekulant, dem Geld wie Spielgeld ist und der ganze Umgang mit Geld ein abstraktes Spiel. Börsenmakler sind letztlich Spekulanten, die gern und am liebsten täglich Milliardenbeträge in der Weltwirtschaft bzw. auf Bildschirmen hin und her schieben. Sie empfinden sich vermutlich als Vermittler, Verbinder und Schieber im positiven Sinn, während die Bevölkerung sie wegen all der Schiebung immer mehr als Sozialschädlinge und Diebe des Volksvermögens wahrnimmt. Tatsächlich kassieren sie gern bei den Gewinnen mit, überlassen ihre Spielschulden aber zuerst den Börsenverlierern und später den Steuerzahlern. Sinnlichen Bezug zu Geld und dessen Wert haben sie kaum. Insofern kommt diesen Typen der moderne Verlust von Sinn und Sinnlichkeit beim Geld sogar entgegen. Glänzende Goldtaler oder auch mit schönen Symbolen der Kultur bedruckte Geldscheine sind nicht ihre Sache. Nicht mal mit für Normalverbraucher unbegreiflichen Zahlencodes bedruckte Scheckkarten gehen ihnen weit genug in die Abstraktion. Sie sitzen längst vor Bildschirmen, schieben seelenlose Ziffernkombinationen hin und her und leben letztendlich in einer sehr einfachen, wenn auch extrem hektischen Welt. Wie es für den Computer nur 0 und 1 gibt, gibt es für sie nur Kaufen oder Verkaufen, beziehungsweise Short und Long. Sie begreifen sich als Händler, handeln aber in Wirklichkeit kaum noch. Nur ihre Fingerspitzen huschen über Keyboard-Tasten und verändern damit das Leben unzähliger Menschen meist in Richtung Verelendung. Ob da noch von Leben zu sprechen ist, sei dahingestellt. Jedenfalls ist das Ergebnis ihres merkurialen Handelns inzwischen äußerst bedrohlich für das Leben auf unserem Heimatplaneten. Computer und ihr virtuelles Zeitalter kommen ihnen bei ihren emotionslosen Geschäften entgegen. Hier kommt noch das ebenfalls zum Luftelement gehörende uranische Lebensprinzip mit ins Spiel. Zum virtuellen Zeitalter ist selbstverständlich entsprechend virtuelles Geld entstanden, das der Spekulation Tür und Tor öffnet, aber auch Fantasien und Träume. Dem Trend zu diesem Geld- und Menschentyp kommt auch der Wunsch der Mächtigen entgegen, Bargeld ganz abzuschaffen und als Vorstufe seine Benutzung zu limitieren, wie wir es schon in einigen Industrieländern erleben. So wird das Geldsystem noch unsinnlicher und noch viel unsinniger und gefährlicher, geradezu unmenschlich, und verstärkt noch die unerlöst destruktiven Tendenzen seines Machtaspektes, des Pluto-Prinzips, aber auch die Kontrollmöglichkeiten des sechsten Prinzips von Jungfrau Merkur. Allerdings gibt es nach dem Schattenprinzip auch immer das Gute vom Schlechten, und positive oder jedenfalls emotionale Schieber wie Robin Hood, Ivanhoe oder Zorro, die den Reichen nehmen, um den Armen zu geben. Um Sinne und den Sinn geht es der Seele. Aber die kommt erst beim nächsten, dem Mond-Krebs-Prinzip, ins Spiel. Und der Sinn kommt überhaupt erst beim Jupiter-Schütze-Prinzip zum Tragen. Dem modernen Zeitgeist sind das aber gar keine Themen mehr. Ob es um Gold- und Silberpreise, die von Stahl oder Nahrungsmitteln geht, ist für das unerlöste Zwilling-Merkur-Prinzip gleichgültig. Seine Vertreter tun ihr Bestes, um zum besten Spekulationsgewinnler zu werden. Dass als Ergebnis dieses Geldspiels Menschen zu Millionen verhungern und noch mehr Tiere gequält werden, berührt sie in ihrer abstrakten Zahlen-Handelswelt nicht mehr. Dass man sich in dieser Welt wohl und zu Hause fühlen kann, ist den anderen Lebensprinzipien weitgehend unverständlich. Man sieht unter Brokern kaum Frauen. Sie geben sich offensichtlich für so etwas nicht her. Broker, zu Deutsch Brecher, sind wohl mehrheitlich gebrochene Menschen, die vor lauter Manipulation mittels Geld das eigentliche Leben mit der Fülle seiner Themen vergessen, wohl einschließlich ihres eigenen, und viel Leben zugrunde richten, ohne sich das einzugestehen. Sonst ließe sich diese Existenzform wohl kaum ertragen. Und wir sehen daran, wie eine so unglaublich entwicklungsförderliche Idee wie die des Geldes im Schatten versinken kann, bis hin zur Bedrohung allen Lebens. Eigentlich liegt Religion dem Zwilling-Merkur-Prinzip fern, nämlich diametral gegenüber beim Jupiter-Prinzip. Und tatsächlich hat es die Religionen, jedenfalls bezüglich ihrer Bedeutung, fast abgeschafft. Aber ohne es zu merken, ist es nicht nur selbst zu einer, sondern sogar zu der Religion schlechthin geworden. Was ein archetypischer Vertreter des Prinzips natürlich weit von sich weisen würde. Die Handlanger waren und sind dabei Politiker und Journalisten, die eigentlich und ursprünglich Vermittler sein sollten, die einen des Volkswillens, die anderen der Information. Mittlerweile aber sind beide Fraktionen wohl mehrheitlich den Verlockungen der Geldreligion erlegen. Jedenfalls dienen sie ihr geradezu hingebungsvoll. In der Politik wird das besonders deutlich. Es gibt dort kein einziges Ministerium für Sinnfindung und Weisheit. Das letzte Ziel von Zwilling Merkurs Wissen und ihm direkt gegenüber im Entwicklungskreis liegend oder für Transzendenz. Über die Hälfte der Minister handeln aber im Dienst des Merkur-Prinzips, vom Verkehrs über den ständig handelsreisenden und verhandelnden Außen- und Wirtschaftsminister zum alten Post- und neuen Kanzleramtsminister. Der Minister an sich gehört hierher und heißt lateinisch Diener. Tatsächlich dienen sie eifrig, zwar längst nicht mehr den Interessen der Wähler, aber dafür immer deutlicher der Geldreligion. So wundert es auch nicht, dass Minister englisch Priester heißt. Unsere Politiker sind, ohne es einzugestehen, zu Priestern der Geldreligion konvertiert. Die ihnen übergeordneten Bischöfe sitzen in den Führungsetagen der Konzerne, die Kardinäle in denen der Großbanken. Wer ihr Papst ist, beschäftigt Verschwörungstheoretiker. Der persönliche Umgang mit Geld ist für den archetypischen Zwilling Merkur in jedem Fall einfach. Ist Geld da, wird es locker und leicht und auch mit vollen Händen unter die Leute gebracht. Ist keines da, kann er sich auch mit seinem Charme durchmogeln. Ausgeben geht gut, ohne kann er sich aber auch sehr patent und geschickt durchschlängeln. Hier herrscht Hakuna Matata, a problem-free philosophy, wobei diese lockere Haltung natürlich zu oberflächlich für wirkliche Philosophie ist, die ja doch Liebe zur Weisheit meint und von daher zum Jupiter-Prinzip gehört. Durch den fehlenden sinnlichen Aspekt zum raffiniert und clever erhandelten Geld mangelt es ihm oft an der Fähigkeit, es sinnvoll einzusetzen und auszugeben. Zwilling Merkur ist das erste und klassischste Luftprinzip und schon von daher weit weg von allem irdisch-materiellen. Sein Wert wird folglich oft, gleichsam wundervoll, als natürliche Leihgabe und Geschenk des Lebens gesehen und auch entsprechend locker damit hantiert. Größte Herausforderung und eigentliche Lernaufgabe liegt wiederum direkt gegenüber im Entwicklungskreis, beim 9. Lebensprinzip der Sinnfindung. Hier will all das Wissen zur Weisheit werden. Bei Zwilling Merkur ist es zu Wikipedia verkommen, tendenziöser Manipulation gegenüber Komplementärmedizin und Spiritualität und platter, weil oberflächlicher Predigt von Wissenschaftshörigkeit. Mit der Predigt kommt auch schon wieder der Schatten der Religion zum Ausdruck. Der ist auch im Spiel, wenn merkurial versucht wird, mit Verhandlungen und Geld Schicksal zu betrügen oder Schicksal zu kaufen. Das ist zum Volkssport reicher Leute geworden, die oft nach der Gleichung Zeit gleich Geld ihr Leben an dieses Prinzip vergeuden. Erst zum Schluss bei dem Versuch der Umkehrung, wenn sie versuchen, mit ihrem Geld Lebenszeit zu kaufen, merken sie, dass mit dem Tod nicht zu verhandeln ist. Das hätte ihnen die Kultur in Gestalt des Jedermann oder Brandner Kaspars im Himmel schon früher und leichter zeigen können. Aufgabe und Erlösung von Zwilling Merkur ist zusammenfassend, äußere Form mit Inhalt zu füllen und dem abstrakten Zahlenspiel wieder Bedeutung und Sinn zu geben. Vor allem aber ginge es darum, wieder Kontakt und Verbindung zwischen den Menschen auf locker entspannte Art herzustellen. Hier ergibt sich in der modernen Welt eine ungeheure Chance über das Inter- oder Zwischennetz, das Verbindungen nie dagewesenen Ausmaßes und neue Beziehungsnetze schaffen kann. Fragen an mich selbst. Neige ich mehr zu geraden oder krummen Wegen? Empfinde ich Freude dabei, zu tricksen und auch andere auszutricksen? Habe ich noch sinnlichen und sinnvollen Bezug zu Werten und Verbindungen? Welche Bedeutung hat das allgemeine Geldspiel für mich? Träume ich von der Fülle des Geldes oder von genug Geld? wüsste ich, was ich damit anfangen würde. Welche Nähe zu Spekulation kenne ich bei mir? Welche habe ich bisher komplett übersehen? Wie viel Manipulation erlaube ich mir? Wie könnte ich mit den modernen IT-Methoden Kontakte knüpfen, die Körper, Geist und Seele und damit mich als Ganzen erfüllen?